Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ein Unglück hat mein Leben verändert. Hatte ein Unglück, das frage ich euch, euer Leben verändert? Vielleicht ein Unfall, vielleicht ein Verbrechen, vielleicht eine Krankheit? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr mich anrufen, wie immer kostenfrei unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, das ist Michael und Michael ist 26 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian, ich grüße dich auch. Schönen guten Morgen. Ja, ich komme gleich mit den schlimmsten Verbrechen, das an der Menschheit je passieren kann. Also ich habe einen sexuellen Missbrauch von einer Achtjährigen begangen vor 8 Jahren. Also an einer Achtjährigen begangen? Ja. Du hast diesen Missbrauch begangen? Ja. Vor 8 Jahren? Ja. An einer Achtjährigen? Ja. Mhm. Also das war während meiner Bundeswehrzeit im Urlaub und ich war schon relativ angetrunken. Moment, vor 8 Jahren, da warst du 16? Nee, vor 18. Ach, wie vor 18? 18. Verstehe ich nicht, du bist 26 Jahre jetzt alt? Ja. Und wie alt warst du, als das passiert ist? 18. 18, ich habe verstanden, vor 18 Jahren. Nee, vor 8. Mhm. Und da kam eine relative Bekannte also zu mir und hat mich gebeten, auf den Abend aufzupassen, so dass alles ruhig ist. Sie wollte noch mal für ein paar Stündchen weg. Mhm. Und da habe ich mir ein paar Bierchen mit in die Wohnung genommen und habe weiter getrunken. Im Laufe des Abends, während des Fernsehabends, kam das Mädchen dann raus, hat geweint, geschrien und gemeckert, habe ich auf der Couch besetzt und im Laufe der Zeit, also nach dem Bierchen, ich weiß nicht, was mir da in den Sinn gekommen ist, also was hast du mit dem, hast du was gelacht? Nee, eben nicht. Also ich kann es mir eben nicht vorstellen. Nicht gelacht. Was hast du dann mit dem Kind gemacht? Ja, ich habe ihr das Nachthemd ausgezogen, sie hatte noch Höschen. Ich habe mich auf sie gelegt und sexualartige Bewegungen mich zum Orgasmus geführt. Also ich habe sie nicht vergewaltigt. Also du bist nicht eingedrungen in sie? Nein. Mhm. Also, aber ich habe einen Orgasmus gekriegt und wie hat das Kind sich verhalten, das 8-jährige Mädchen? Relativ ruhig. Also ich muss echt dazu sagen, also was mich im Nachhinein sehr verwundert hat, sie hat sich ruhig verhalten. Also was ich bis jetzt nicht ganz verstehe. Also hätte sie geschrien, wer weiß, was dann passiert wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also nach dem Akt, also habe ich ihr wieder das Nachthemdchen drüber gezogen, habe sie wieder hingesetzt. Nach einer gewissen Zeit habe ich sie wieder ins Bett geschafft und da war Ruhe. Und dann, wo die Mutter wieder kam, hast du so getan, als ob nichts gewesen wäre. Auch nach einer gewissen Zeit hat mich dann mein Gewissen geplagt, habe ich ihr gesagt, mein Mutti, pass auf, ich habe gerade dein Kind dazu, es braucht mir einen Orgasmus zu verschaffen, so auf die Art. Das hast du der Frau? Jetzt ehrlich nicht. Das hast du der Frau danach gesagt? Ja, danach gesagt, ja. Mhm. Wie hast du da immer noch angetrunken oder schon etwas ernüchtert wieder? Nee, also danach hatte ich noch 2 oder 3 Bierchen eigen, absolut Indus. Also okay, was hat die Mutter dann gesagt? Sie ist rausgegangen. Also was, die ist rausgegangen? Ja, sie ist, wie ich danach hinein gemerkt habe, also sie ist zum Telefon gegangen, hat eine Anzeige gemacht. Es hat bestimmt keine Stunde, so nach meiner Ansicht gedauert. War die Polizei im Haus und hat eine Anzeige aufgenommen. Ich hoffe, dass es nicht länger, ich hoffe nicht, dass es eine Stunde gedauert hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte absolut keine Zeit. Was ist denn in dieser Zeit passiert, bis die Polizei kam? Da warst du mit der Mutter alleine. Ich weiß es nicht, ehrlich. Ich saß in der Stube und hab Fernsehen geguckt. Ich hatte kein Zeitgefühl. Ich war. Gut, dann kam irgendwann die Polizei und was ist dann passiert? Ja, die haben die Mutter genommen und haben mich aufs Revier gefahren. Ich habe dort meine Aussage gemacht, so in dem Zustand, wie ich war. Also hab dort gesagt, so relativ. Also du hast die Aussage nochmal wiederholt, was du der Mutter gesagt hast. Ja. Du hast nichts abgestritten, du hast es genauso dargestellt, wie es passiert ist. Ja. Mhm. Und habe ja ehrlich gemerkt, also danach, also absolut verkehrt war. Ich hatte die so, was ist dann daraus entstanden und erwachsen? Es gab sicherlich einen Prozess. Ja, ich war in der Nacht erstmal zum Ausnüchtern und danach hinein ist mir erstmal klar geworden, was geschehen war. Also das steht fest, was ich überhaupt für einen Fehler gemacht habe. Aber so sehr betrunken kannst du ja gar nicht gewesen sein. Sonst könntest du dich ja nicht an die Details, zum Beispiel mit dem Nachthemd und wie du das gemacht hast, erinnern. Ich muss ehrlich dazu sagen, also ich kann sehr viel trinken und ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass ich einen Blackout gehabt habe. Ja, aber also ein offensichtlicher Blackout war es ja nicht, sonst hättest du mir das ja auch gerade gar nicht so schildern können. Nee, also ich muss echt das sagen, ich kann so viel trinken, wie ich will. Also, aber ein Blackout habe ich bis jetzt noch nie gehabt und ich habe da ein Limit. Was ehrlich sage, ich trinke 10 Bier. Okay. Also du kannst dich aber an das, an den gesamten Abend kannst du dich letztendlich erinnern. Immer. Zu was bist du verurteilt worden? Ich bin zu einem Jahr ohne Bewährung und das habe ich abgesessen. Also muss ich ehrlich dazu sagen, in den einen Jahr habe ich ehrlich gesagt gemerkt, ich war ein Jahr jugendhaft. Ich möchte ehrlich sagen, ein Jahr jugendhaft ist schlimmer als wie 5 Jahre Normalhaft, also Erwachsenen. Warum? Ich habe noch das Glück gehabt, in die Jugendhaft zu kommen mit 18. Und ab 21 hätte ich ehrlich gewünscht, ich wäre in die Erwachsenenhaft gekommen. Also was? Warum war das so schlimm für dich? Der erste Tag, wo ich in die Anstalt kam, habe ich als erstes nach einer halben Stunde erstmal einen in die Schnauze bekommen. Gut, das hätte dir, ich bin sicher, auch in einem normalen Knast genauso passiert. Wäre dir da genauso passiert. Wir wollen nicht darüber jammern, was dir da widerfahren ist. Du hast schlimme Dinge angerichtet. Die Sendung heißt Ein Unglück hat mein Leben verändert. Inwiefern hat dieser, ein Unglück kann man das ja nicht nennen, das ist ja ein Verbrechen, was du da begangen hast. Ja. Inwiefern hat das jetzt dein Leben verändert? Seitdem traue ich mich eigentlich nicht mehr, eine Frau anzusprechen, eine Freundschaft oder eine festere Beziehung aufzubauen, weil ich das Delikt begangen habe. Also ich habe ehrlich davor Angst, einer Frau das zu erzählen und sie beendet die Freundschaft. Also der engste Bekanntenkreis weiß das. Also das sind vielleicht 5, 6 Leute maximal. Und wo ich mich drauf verlassen kann. Und wenn ich weitergehen will, also ich habe Angst davor, dieser Bekanntenkreis. Ich verstehe. Hast du seitdem keine Beziehung zu einer Frau gehabt? Nee, nie wieder. Also, was hast du dann danach beruflich gemacht oder was machst du heute beruflich? Ich bin zurzeit hier Montagearbeiter, also als Heizungsmonteur. Und ich muss ehrlich dazu sagen, ich schiebe meine Schuld auf mich, was ich da früher angestellt habe, damit ich nichts Besseres verdient habe, in den unteren Bereichen zu arbeiten. Und mir wird es jedes Mal wieder bekannt, also weil die Frau mich jetzt schon wieder 2-mal angeklagt hat, ohne Grund. Die Mutter? Ja, die Mutter. Und wieso hat die dich angeklagt? Angezeigt oder was? Ja, angezeigt. Warum? Obwohl ich hunderte Kilometer von ihr entfernt bin in der Zeit. Das schlimmste Thema war, ich kam zum Wochenende nach Hause. Ja, erzähl mal, wieso zeigt oder klagt sie dich an? Wieso zeigt sie dich an? Ja, ich nehme mal stark an, sie kann mir mein Vergehen nicht wieder vergeben. Also okay, aber deswegen, wenn man jemanden anzeigt, muss ja auch ein Grund vorliegen. Hat sie dich bei der Polizei angezeigt? Ja, sie hat im Nachhinein mit welcher Beschuldigung das so erfahren, dass ich sie angeblich in der Woche vom Spielplatz geholt hätte. Und dort vergewaltigt hätte, mit einem Messer bedroht, obwohl ich auf Arbeit war. In Nürnberg. Dann ist das Mädchen ja nur auch schon erheblich älter. Jetzt zur Zeit, ich habe sie, muss ich echt sagen, ich habe sie niemals wieder gesehen, seit dem Zeitpunkt, seitdem ich in der Haft war. Ich habe das Mädchen noch nie gesehen. Und man beschuldigt dich jetzt, dass du erneut an, das ist ja jetzt eine 16-jährige junge Dame, dass da jetzt wieder was vorgefallen ist. Ja. Und da liegt eine Anzeige sogar vor. Nee, jetzt nicht mehr. Also ich habe das rechtlich eben durch meine Arbeit nachweisen können, dass ich dort in den Zeitpunkten eben dort war. Okay, wie denkst du denn, das kann ich jetzt gar nicht, das kann man natürlich jetzt nicht beurteilen, ob da die Frau wirklich mit dieser Verletzung, die ihrem Kind zugefügt wurde, nicht umgehen kann und sich entsprechend auch unkorrekt jetzt dir gegenüber verhält. Wie denkst du denn über diese Tat, die du da begangen hast vor 8 Jahren? Ja, wie denke ich dann darüber? Also ich sage mir so, es ist also, hätte ich nochmal die Möglichkeit, die Zeit zurückzuspulen bis kurz vor der Tat. Also ich hätte gesagt, vergiss es, also lass es bleiben, sag niemals zu, weil man kann sein Leben niemals voraussagen. Das Problem ist daran halt... Wie, man kann sein Leben niemals voraussagen? Was sagst du zu der Tat? Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich diese Tat nochmal begehe... Mein Gott, konstruier es doch nicht so. Sag mir doch mal ganz einfach, wie du über diese Tat denkst. Bereust du es? Schämst du dich? Tut es dir leid? Absolut scheiße, was ich da angestellt habe. Also ich könnte es mir nicht mehr vorstellen. Also ich würde es mir nicht mehr sagen. Also du bist eine alte Drecksau. Du bist ein absolutes Schwein. Bring dich um. Und das Du hast ein Jahr im Knast gesessen. Wie beurteilst du diese Strafe? War die angemessen? War die zu niedrig? Zu wenig. Zu niedrig. Ja, doch, es ist zu niedrig. Hast du dich denn mit dir auch mal psychologisch befasst, das heißt mit Hilfe eines Fachmannes? Ja. Aber ich sag so, wie es ist, dieses psychologische, also sage ich so, es hat mir nichts gebracht. Weil es hat mir nicht das genommen, was ich in diesem Zeitraum, wo ich eben diese Tat begangen habe, hat mir nicht den Grund eröffnet. Ja, das muss letztendlich dabei rauskommen. Und es muss dabei rauskommen, dass so etwas nicht normal passiert. Und es muss dabei rauskommen, dass klar wird, welche Zusammenhänge da sind. Es hat jetzt aber auch so einen Jammer-Tenor, Michael, dass du seitdem halt keine Frau bekommst und alles schief läuft. Nun gibt es eine Seite in mir, die sagt, geschieht ihm recht. Das sagt mir auch zurzeit. Geschieht ihm recht. Er hat so etwas Schlimmes gemacht. Nun muss er das. Habe ich keine Frau verdient. Das musst du jetzt schicksalshaft musst du das jetzt ausbaden, wie auch immer sich das weiterentwickeln wird. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist natürlich was Abscheuliches, wenn man so etwas hört, was du mir gerade hier geschildert hast. Es dreht sich einem der Magen rum. Es ist natürlich zu respektieren, dass du eine solche Einstellung dazu hast. Aber mehr kann man dazu nicht sagen. Nun hast du dich in diese Ecke hinein laviert in deinem Leben. Nun sieh auch zu, wie du da wieder rauskommst. Das ist jetzt eigentlich erst meine richtige Strafe, sag ich dir, so wie es ist. Also ich meine, das vielleicht auch, weil dieses Jahr im Nachhinein die psychologischen Behandlungen mir vielleicht nicht den Grund eröffnet haben, aber jetzt erst die Strafe kommt. Okay. Also, aber du bist für dich sicher, dass du niemals mehr in die Nähe einer solchen Tat kommst? Oh, das kannst du annehmen, du. Das sage ich dir, so wie es ist. Okay, da beenden wir dieses Gespräch jetzt. Ich kann dir noch anbieten, wenn du das möchtest, mit meinem Psychologen noch ein paar Worte zu reden. Ich sage dir, so wie es ist, also nimm es mir nicht übel. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch nach meiner Inhaftierung, also nach meiner... Also du möchtest das nicht? Mit Psychologen gesprochen. Okay, also, ich verstehe. Du möchtest das nicht, das respektiere ich auch. Weil es hat mir nichts gebracht. Die haben mir jahrelang nachhinein geredet. Ich habe jetzt einen Satz im Ohr. Jetzt erlebe ich eigentlich erstmal eine gerechte Strafe. Ja. Und das stimmt. Glaube ich, es ist auch so. Auf Wiederhören. Okay, ciao. Unser Thema heute Nacht heißt ein Unglück. Hat mein Leben verändert? Gibt es in eurem Leben einen Vorfall, ein Unglück, nachdem alles anders war, vielleicht sogar dramatisch anders war? Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an 0800 5678 111 oder per Fax 0800 5678 110. Stefan ist dran und Stefan ist 22 Jahre. Ja, hallo du, der da lauscht den Stimmen der Kinder der Nacht. Ah, jetzt geht's poetisch zu hier. Ja, so melde ich mich immer, wenn einer zu unmenschlichen Zeiten anruft. Also, ein Unglück hat mein Leben verändert. Ja, eher ein Thema, wo man nicht so drüber lachen kann wahrscheinlich. Nein, das kann man wohl nicht. Es war vor circa 2,5 Jahren. Ich war auf dem Weg zum Bundeswehrdienst. Das Und da ist mir halt, meine Freundin und mir halt passiert, dass wir überfallen wurden. Mhm. Es ist jetzt aber nicht das Ereignis, was wirklich das Unglück war, denn das war so ein heftiges Erlebnis, dass ich mir fest vorgenommen habe, du nutzt jede Möglichkeit, um nie wieder nachts allein mit dem Zug fahren zu müssen. Und deswegen nahm ich dankend das Angebot an, eines Bekannten mich mitzunehmen zur Kaserne sonntagsabends. Mhm. Also du redest jetzt nicht über diesen Überfall, sondern du redest jetzt über was Neues. Das war nicht das tragische Unglück. Also du bist Zug gefahren nachts. Genau, wir sind überfallen worden und es war ein ziemlich heftiges Erlebnis, so prägend. Und das war in einem Zug? Ja. Und deshalb wolltest du dann nie wieder nachts Zug fahren? Und jedenfalls nicht alleine. Mhm. Deswegen habe ich das Angebot eines Bekannten angenommen. Mhm. Ja, ich kann dich mitnehmen. Ja, klar, bin natürlich drauf eingegangen. Ja, es war auf dem Weg dahin, Ende der Autobahn. Strecke der A1 und da passiert es halt, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Mhm. Es gab einen fürchterlichen Knall, einen Aufschlag und auf einmal lagen wir auf dem Dach. Mhm. So, dann die beiden anderen, die mitgefahren sind, die so schnell wie möglich aus dem Wagen rausgesprungen, aus Angst, irgendwas könnte explodieren, weiß der Geier. Mhm. Und riefen mir dann zu, komm schon. Komm da bloß raus. Ja. Ja, und ich hing dann da im Gurt, kopfüber, und konnte mich nicht im geringsten bewegen. Ich konnte gar nichts bewegen. Ich hing da und konnte nur noch röcheln, es geht nicht, verdammt. Mhm. Ja, die beiden in der Panik reißen die Tür auf, ziehen mich aus dem Wagen hinaus, auf die Straße, weg vom Auto, und dann lag ich da, die beiden völlig fassungslos. Also sie haben den Gurt schnell lösen können? Ja, genau. Dann lagst du da aus dem Wagen befreit, das ging also noch. Glücklicherweise war in dem Wagen hinter uns eine Krankenschwester, die mich dann irgendwie in diese stabile Seitenlage gebracht hat und einen Krankenwagen verständigt hat. Das hat ca. 20 Minuten gedauert. Ich lag dann da auf der Straße, schon mit den komischen Gedanken, die mir da durch den Kopf schossen. Schmerzen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nicht im geringsten. Mhm. Nur halt, ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr, nirgendwo mehr und ich konnte auch überhaupt nichts bewegen, überhaupt gar nichts. Mhm. Mir schossen dann halt so ein sehr seltsamer Gedanke durch den Kopf, dass, das Wort Querschnittlähmung, das schoss mir da direkt in den Kopf. Das schoss dir da durch den Kopf? Ja, aber nicht im Sinne von, ach du liebe Zeit, jetzt ist dein Leben vorbei, sondern ganz verrückt, also von dem, Pech gehabt, irgendwie, da hat dir wohl jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, dann kam der Krankenwagen nach 20 Minuten, was eine verdammt lange Zeit ist, wenn man so liegt. Was hast du nun gehabt? Wie war die Diagnose? Die Diagnose fiel auch schon im Krankenwagen selber, also Querschnitt. Welcher das jetzt war, das erfuhr ich erst nach dem Erwachen auf der Intensivstation. Das haben die im Krankenwagen schon gesagt, dass du Querschnitt? Ja, die haben gefunkt zur Intensivstation in der Kölner Uniklinik. Mhm. Ja, ich wachte dann auf der Intensivstation auf. Es war ganz ruhig, ganz dunkel, nur das Piepsen der Geräte. Mhm. Und direkt sah ich meine Eltern und den Arzt, den Zuständigen. Mhm. Mein Vater nahm mich bei der Hand und sagte, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, ach Junge, weißt du, was passiert ist und kannst du dich an was erinnern? Und ja, ich konnte auch direkt antworten, ja, ich war bei vollem Bewusstsein. Und konntest du seine Hand spüren, als er deine Hand genommen hat? Ja, ja, das konnte ich. Was hat der Vater dann zu dir gesagt? Also es war eine ganz seltsame Situation. Es war völlig ruhig, so, das hatte so was tragisch-romantisches. Hört sich jetzt gleich absurd an. Aber es war eine ganz friedliche Stimmung, ganz ruhig, so richtig. Hat er dir dann die letztendliche Diagnose gesagt? Nee, das hat er dann dem Arzt überlassen, weil der halt der Experte war. Wie war denn nun die letztendliche Diagnose? Ja, es ist eine sehr unglückliche Verletzung. Also ich habe den 6. Halswirbel gebrochen und das bedeutet also nicht nur eine Lähmung der Beine, sondern auch eine Lähmung der Hand, beziehungsweise der Finger. Von beiden Händen? Ja, genau. Also das ist natürlich seltsam. Also ich kann meine Arme frei bewegen. Aber die Finger nicht? Aber die Finger nicht. Mhm. Das heißt, wie telefonieren wir jetzt miteinander? Ja, also es ist möglich, klar. Also ich habe den Hörer in der Hand. Ich kann. Du klemmst den Hörer irgendwie? Ja, genau. Ich kann durchfallen lassen, durch Abknicken des Handgelenks, öffnet sich ganz so ein bisschen durch. Sitzt du denn im Rollstuhl oder musst du immer liegen? Ich sitze natürlich im Rollstuhl. Bitte? Ich sitze im Rollstuhl. Mhm. Und es ist halt eine seltsame Verletzung. Das sieht dann halt auch seltsam aus, wenn ich dann esse oder trinke oder schreibe oder am Computer sitze. Du warst vorher ein ganz normaler, gesunder junger Mann. Ja. Und dann hat sich alles schlagartig verändert. Wie bist du denn damit umgegangen oder wie gehst du heute noch damit um? Es ist aber gar nicht so lange her. Nee, also nicht. Also mein Leben, das lief einfach perfekt. Also ich hatte gerade mein Abi hinter mich gebracht, ich hatte eine Lehrstelle bei der Bank sicher und ich führte das super Partyleben schlechthin. Mhm. Es lief einfach perfekt und dann halt Rons. Mit einem Schlag war es vorbei. Wie lebst du? Lebst du alleine? Ich lebe momentan in einer Wohnung, in einer Dachgeschosswohnung, ziemlich rollstuhlungerecht. Ja, genau. Und habe halt die Hilfe, die ich brauche, im Haushalt. Ich habe halt, sei es jetzt ein Zivildienstleister oder halt jemanden, den ich selber angestellt habe, der halt... War das von Anfang an so oder warst du die erste Zeit bei deinen Eltern noch? Die erste Zeit war ich sowieso in der Rehabilitation. Mhm. Ein Jahr lang. Also es ist da noch so viel passiert, wo andere Leute auch wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, wie kannst du immer noch den Mut zum Leben haben? Also du klingst schon sehr, du klingst einfach normal, wie ein normaler, nicht sehr kranker Mensch oder nicht sehr, sehr gehandicapter Mensch. Hattest du damals eine Freundin, als das passiert ist? Nein, ich hatte keine Freundin, ich hätte auch keine haben wollen. Warum nicht? Ich bin homosexuell. Ja gut, dann hattest du einen Freund. Nee, hatte ich zu der Zeit nicht. Hast du heute einen Freund? Ich habe zurzeit keinen Freund. Ich hatte aber einen Freund, auch nach dem Unfall. Mhm. Das war natürlich auch eine Sorge von mir. Du liebe Zeit, wer lässt sich schon mit einem Behinderten ein? Mhm. Wer hat sich mit einem Behinderten eingelassen? Wo hast du ihn kennengelernt? Natürlich in der Rehabilitation. War er selbst auch behindert? Nein. Ein Zivildienstleistender oder was? Er war Krankenpflegeschüler. Wie ist denn das, wenn man so eine schwere Rückenverletzung hast wie du? Kann man denn überhaupt noch Sex ausüben? Ah, das ist natürlich ein Tabuthema. Also wenn ich mit Leuten in ein intensives Gespräch gerate, dann kommen die mit diesen Fragen, rücken die dann erst raus. Mhm. Es ist, natürlich kann man noch Sex haben. Spürst du denn überhaupt da unten rum was? Oh, da habe ich Glück gehabt, ja. Mhm. Also, und du kriegst auch eine normale Erektion? Eine Erektion ist bei mir möglich, klar, aber nicht durch einen geilen, erotischen Gedanken, sondern wenn halt direkt stimuliert wird. Mhm. Na gut, aber immerhin, ne? Ja. Immerhin. Genau. Und du spürst auch den Orgasmus. Also das ist, merkst du einen Unterschied zu vorher? Ist es schon ein bisschen anders? Ja, nicht mehr so intensiv, dass man so eine riesen Explosion im Kopf, weiß nicht, wo eine Gefühle über einen hereinbrechen. Mhm. Das ist nicht mehr so. Es ist halt anders, aber es ist trotzdem wunderschön. Mhm. Also auch die Erektion zu spüren, das ist einfach... Mhm. Und auch die Erfahrung gemacht zu haben, dass es noch geht. Na klar, ganz sicher. Also es gibt ja viele querschnittsgelähmte Menschen und behinderte Menschen, wo das nicht so funktioniert, wo die Sexualität anders abläuft im Kopf und mehr geistig. Wie lange warst du denn mit deinem Krankenpflegeschüler zusammen? Ja, der Sebastian. Also, wir waren circa 8-9 Monate waren wir zusammen. Darf ich dich fragen, wenn man frisch in der Rolle eines Behinderten ist, könnte ich mir vorstellen, ich rede jetzt mal nur von mir, dass ich schon, ich hätte, glaube ich, große Hemmungen, auf einen gesunden, in Anführungszeichen, zuzugehen und vor allen Dingen mich mit dem dann auch in eine intime Situation einzulassen. Ja. Ich rede mal jetzt nur so von mir. Ja. Kannst du dich in diesen Vorstellungen wiederfinden? Oder hast du es ganz locker gemacht und hast gesagt, naja, es ist halt wie es ist und ich mach's mit ihm? Die Hemmungen gingen eher mehr von mir aus. Mhm. Also auch, ne? Beim Sex, natürlich. Mhm. Ich hatte Angst, jetzt enttäuschst du deinen Sexualpartner. Mhm. Also konntest ja auch gar nicht so viel machen, wenn deine Hände nicht beweglich sind. Ja, genau. Mhm. Genau. Wie hast du es denn dann gemacht? Mal ganz doof gefragt. Du kannst die Beine nicht bewegen, du kannst die Hände nicht bewegen. Genau, die Arme. Und das ist halt so, dass man sich trotzdem noch berühren kann. Das ist ja, sich streicheln kann und das ist alles noch möglich. Und küssen und es ist eigentlich nicht viel anders. Mhm. Also ich kann es schwer zu erklären. Mhm. Na gut, aber es funktioniert. Das ist ja die Information jetzt aus dem Gespräch. Die ersten Male hat er dir relativ schnell die Hemmungen nehmen können. Ja. Mhm. Und du hast das Gefühl gehabt, wirklich, er liebt mich so, wie ich bin. Ja. Er ist nicht nur irgendwie, er steht nicht auf Behinderte, das kann er auch sagen. Nein, ganz bestimmt nicht. Also es war kein Fetisch, ganz bestimmt nicht. Es war ehrlich, es war grundauf ehrlich, er war ein herzensguter Mensch. Jetzt ist er leider nicht mehr in deinem Leben. Genau. Mhm. Und wenn du jetzt auf Suche bist, du bist ein junger Mann von 22, ja. Wo begibst du dich hin? Gehst du so oder fährst du mit dem Rollstuhl auch in schwulen Kneipen oder ja, ich habe so ein bisschen da so, da habe ich wiederum so Hemmungen, so Szene, ich weiß nicht, ob das so der richtige, die richtigen Lokalitäten sind, wo ich mich dann wirklich wohlfühlen kann, ja. Aber ich gehe ja auch weg. Sei es jetzt Bistros oder Kino oder essen gehen, was weiß ich. Aber was mir auffällt, und das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt, das sind halt wie Mitmenschen, sowohl die, die mich kennen von früher, als auch die, die mich nicht kennen, die absoluten Hemmungen haben, mit mir in Kontakt zu treten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das absolute Elend ausstrahle. Ach, das ist aber, glaube ich, ganz normal, dass man, dass die meisten immer Hemmungen haben, wenn irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Eine Krankheit, eine Behinderung, wenn ein Todesfall. Ich kann das voll verstehen, wirklich. Hätte ich wahrscheinlich genauso. Hast du denn ein paar gute Freunde um dich herum? Ja, die habe ich. Also die du bist kein einsamer Mann, das merke ich auch. Du hast eine ganz positive Ausstrahlung, finde ich auch. Ja, die habe ich auch. Aber es ist halt so, dass Leute, die ich dann kannte schon früher, die haben wirklich, die geben das dann zu. Ich hatte wirklich anfangs Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder irgendein falsches Wort zu gebrauchen. Zum Beispiel das Wort gehen. Das war ja absolut tabu. Sie sagten, kommst du mit? Ja, so zum Beispiel, das sind Kleinigkeiten. Aber das ist dir völlig egal, wenn die sagen, gehst du mit? Das ist mir total egal. Die müssten mal hören, wie Querschnittsgelähmte über ihre eigene Behinderung reden. Ich weiß. Ja, man darf da gar nicht so behutsam rangehen. Überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, die nehmen es einem am wenigsten übel. Ja. Lieber Stefan, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, es war mir auch ein Vergnügen. Das war nun wirklich ein Unglück, das dein Leben radikal verändert hat. Aber ich bin guter Dinge, jetzt nach diesem Eindruck, dass du dein Leben wirst meistern können und dass du auch eine schöne Liebe wiederfinden wirst. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Tschüss, Stefan. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Christian. Und Christian ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Also, jetzt habe ich es gerade versaut. Ja, ich wollte dich Jürgen nennen, weil ich weiß gar nicht, ob dich das nervt, wenn alle einen Domian. Nein, ihr könnt sagt, wie ihr es wollt. Deinen Nachnamen erstmal. Ja, und zweitens erstmal, also alle sagen ja, deine Sendung finden wir ganz toll, ne? Ja, du sagst ja, sie ist total scheiße. So fange ich erstmal an. Nein, das nicht. Nein, um Gottes Willen. Für mich bist du der Thomas Gottschalk des Radios. Hey! Danke, das ist ja ganz toll, das habe ich noch gar nicht gehört. Okay. So, jetzt aber zum Thema. Ja. Ja, also von mir ist, also 1996 war das, der hat mit mir bei der Arbeit zusammen angefangen, einen Freund also gehabt, denn meine Eltern konnten mit den Eltern gut und so weiter und so fort. Ja, und dann, wir waren wie Bruder, gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, vielleicht geht das jetzt alles zu schnell. Nee, red einfach mal los. Wenn man es nicht kapiert, unterbreche ich dich schon. Ja. Und wir haben immer zusammengehangen. Also wie gesagt, wenn ich mal nicht da war, dann fragten sie, wo ist Christian? Wenn er mal nicht da war, wo ist er? Und so weiter. Und ja, dann kam halt dieser Scheißtag 1996, das war im Juni, 15. Der Unglückstag. Der Unglückstag, was ist genau passiert? Ja, wir sind zusammen losgefahren, wie eigentlich also jedes Wochenende. Also wie gesagt, wir waren also unzertrennbar. Also da habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, zum Beispiel, wir haben teilweise gleichzeitig synchron gesprochen, also das Gleiche gedacht. Also ich verstehe schon, dass ihr richtig super enge, dicke Freunde wart. Aber hundertprozentig. Jetzt erzähle von dem Unglückstag. Ja, und jedenfalls sind wir dann abends los, also ganz normaler Samstag war es. Und da sind dann halt auch los. Und dann beim Nachbarort hier so Zeltfete. Wie es halt überall gibt und dann sind wir weitergefahren in die Diskothek und wir sind nie besoffen gefahren. Aber an dem Tag seid ihr besoffen gefahren? Nein, auch nicht. Nein. Sind wir auch mit Taxi gefahren, wir haben alles richtig gemacht. Und dann sind wir auf eine, also die Diskothek ist an der Bundesstraße und vor der Diskothek war alles natürlich proppenvoll mit Autos, ne? Und wir haben genau gegenüber geparkt mit dem, das war ein Bulli. Die Bullitür gingen auch zum Bürgersteig auf. Und dann sind wir beide raus und ja, sind noch auf Deutsch gesagt pissen gewesen. Und der Taxifahrer hat währenddessen die Bundesstraße überquert. Ja, wie das halt so ist, pinkeln gegangen und dann wollten wir auch überqueren, haben auch überquert, beziehungsweise Denn wo ich fast drüber war, bis auf so einen halben Meter, Meter, sage ich jetzt mal, wirklich mehr war es nicht. Und damit mache ich der Taxifahrerin Oma von der Treppe, Marek hat es erwischt. Und ich sage jetzt, wie jetzt? Wer ist Marek? Das war mein Kumpel. Ich meine, der ist Christian. Nein, ich bin der Christian. Ach, du bist der Christian. Ich dachte, die ist auch Christian. Ja, und der Kumpel, der halt... Die ist Marek, okay. Ja. Und wie gesagt, er rief dann von oben, Marek hat erwischt. Und das habe ich erstmal überhaupt gar nicht registriert, was da jetzt passiert ist. Und Marek lag er dann ungefähr ungelogen so 10 Meter vor mir. Ja, und dann, das im Gehirn lief alles zusammen. Also, wie gesagt, wir hatten was getrunken vorher. Ist kein Ding. Was ist da vorgefallen? Wir sind ganz normal zu der Diskothek hingefahren, sind gegenüber ausgestiegen. Ja, das habe ich schon verstanden. Du sagst, Marek hat es erwischt. Was ist denn da passiert? Das hat der Taxifahrer gerufen von oben. Marek war zu mir im Rücken. Im Rücken. Und ich bin rübergegangen ganz normal und ich dachte, er folgt ja auch. Also er ist vom Auto angefahren worden. Überfahren worden. Überfahren worden. Weggeballert, auf Deutsch gesagt. Und der Taxifahrer, der ist halt vorgegangen, während wir pissen waren, auf Deutsch. Und das ist ein Unterschied von, sag ich jetzt mal, 50 Metern. Ist er denn am Unfallort dann verstorben? Der ist dann in meinen Arm gestorben. Also ich bin in dem Moment, ich wusste gar nicht, was ich jetzt als nächstes einsortieren sollte. Als er mir von oben sagte, so eine Treppe ging hoch, und als der Taxifahrer mit zurück, Marek hatte mich, weil war auch ein guter Bekannter. Und ist denn Marek nochmal bei Bewusstsein gewesen? Ja, da komme ich jetzt gleich drauf. Antwortet es mir doch mal ganz einfach. Ja, also nee, Bewusstsein war er nicht. Ich bin dann halt, als ich nur mitgekriegt habe, was passiert, das hat bestimmt, schätze ich mal, eine Minute gedauert. Und da bin ich hingerannt, als ich ihn gesehen habe, dass er da lag, wie gesagt, ungelogen, 10 Meter vor mir. Da bin ich hingegangen, habe den Arm, den Kopf in die Arme genommen. Und ich habe gesagt, Marek, wie ich ihn immer zugeschaut habe, wir packen das dicker, sage ich, ne, er war auch nicht der schlankeste. Ich sage, wir haben schon andere Sachen gerissen und alles. Ne? Hat er das noch wahrnehmen können? Und irgendwann hat er nichts, also er war bewusstlos, sage ich jetzt mal. Aber er hat irgendwann hat er geröchelt. Und dann kam auch Blut aus dem Mund, als wenn er sagen will, Hollo ist mein Spitzname. Als wenn er sagen, Hollo, ich pack's nicht. Und da bin ich bis heute noch so von überzeugt, das war so intensiv. Und ich habe da nur... Sicher sehr, sehr, sehr schlimm und sehr traurig, wenn der beste Freund, wenn einem so etwas passiert. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass er in meinen Arm gestorben ist. Inwiefern hat sich denn, Christian, dein Leben verändert nach diesem Unglück? Ich habe Fußball gespielt und ich war bei allem Scheiß dabei. Also Wochenende Halligalli in allen Gassen. Und seitdem, alle sagen, was ist mit dir los? Also erstmal war das Jahr sowieso danach ganz schwer. Also die ersten 14 Tage, meine Mutter sagt, warum isst du nichts? Und ich sag, lasst mich nur in Ruhe. Ich habe mich nur zu Hause verschanzt. Und ich auch jetzt in der Stube, ich habe nur gelegen und ich wollte um Gottes Willen überhaupt kein was zu tun haben. Überhaupt kein was zu tun haben. 4 Jahre vorbei, sind rum. 4 Jahre. Ich bin heute noch nicht drüber weg. Gehst du oft zum Friedhof, an sein Grab? Ich war noch nicht einmal da. Ach, einmal? Nein, also zur Beerdigung war ich da. Da bin ich ja nicht ans Grab gegangen, weil ich die Eltern, da war ich heute bis heute auch noch nicht. Ich war vorher jedes Wochenende mindestens da. Und warum warst du nicht bei den Eltern? Die Mutter war einmal hier und sie ist so, es war der einzige Sohn. Und die ist, sag ich mal jetzt, ich nehme dir das auch nicht übel, mein Gott, das ist sehr schwierig alles. Ja, und ich denke mal, und den... Ja, warum? Was ist denn der Grund? Sieht sie irgendeine Schuld in dir auch? Nee, ich glaube, die Schuld mache ich mehr. Hätten wir nicht und wären wir nicht. Wir haben auch schon... Aber wäre es denn nicht sogar hilfreich, wenn man vielleicht mit den Eltern redet, und wenn es der engste Freund war? Aber ich habe die Mutter, wie gesagt, die war einmal bei uns. Da haben wir kurz übersehen. Die war noch am Weinen, ist ja auch nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Und dann hatte ich den Vater mal getroffen, das war so ungefähr 2 Jahre später, in einer Kneipe bei uns da. Und da habe ich mich neben gesetzt und sie haben dann nur gesessen, die haben gar nichts gesagt. Also weil keiner... Was hält dich denn davon ab, heute zu dem Grab zu gehen? Ja, Das ist, ich weiß es nicht, Jürgen. Mhm. Weil wir zum Beispiel auch vorher, ne, mhm. Den Abend war das jedenfalls, da sind wir gestartet, sag ich mal, bei uns im Ort in einer kleinen Pinte halt so, ne? Mhm. Und das war ja der Hit, als wenn er noch alles glatt machen will. Er hatte noch Schulden, aber weißt du, wie man Deckel macht über 30 mhm. Mark, über den Daumen okay, der Kneipe, mhm. hat er gesagt, hier, ich möchte ihn noch bezahlen, ne? Mhm. Und da haben wir noch dann auf diesem Zeltfest rumgeflaxt, wenn es uns heute erwischt, mein Gott, wir haben gelebt und wir haben gelebt, mhm. wir haben Spaß gehabt. Ohne also du kannst es nicht richtig benennen, warum du nicht zum Grab gehst. Meine Mutter hat zum Beispiel Silvester jetzt letztes Jahr, also jetzt 99, am 31. kommt mit hoch, die bringt zum Geburtstag Blumen, die bringt zu Silvester. Aber du möchtest da nicht gerne hingehen. Nehmen wir es mal einfach so, dass du es vielleicht für dich auch gar nicht so richtig erklären kannst. Dem nicht aufsetzen. Ich weiß nicht, weil ich gut heulen, ich hätte keine Angst davor zu heulen vor dem Grab, um Gottes Willen. Christian, das war eine schlimme Geschichte. Die wird dir mit Sicherheit dein Leben lang nachgehen und du wirst diesen Eindruck bestimmt auch niemals in deinem Leben vergessen, den Freund in den Armen gehabt zu haben. Und auch dieses Ganze halt, weil dann heißt, ein Unglück hat mein Leben verändert, was ich vorher gemacht habe alles. Also wie gesagt, die Kumpels ganz toll, also ich bin nicht mehr, ich habe damals auch gesagt, so. Lieber Christian, wir müssen uns verabschieden jetzt. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Bleib so, wie du bist, Domi. Tschüss, ist auch nett, Domi. Danke. Tschüss. 1.36 Uhr und 19 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 35 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ein Unglück hat mein Leben verändert. Gibt es in eurem Leben ein Unglück, das bei euch alles durcheinander geworfen hat und ihr sagt, seitdem ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 100 und 11. Und bevor wir weitermachen, noch ein paar kurze Stellungnahmen zur gestrigen Sendung, die hohe Wellen geschlagen hat. Und es ging um die Aussage der beiden Gäste, die bei Bärbel Schäfer in der Sendung waren. Und ich will euch mal ein paar kurze Faxe vorlesen. Da schreibt beispielsweise Karl Friedrich aus Soest, sehr geehrtes Domian-Team, sehe gerade eure Sendung und bin auch erschüttert, wie und was Rainer und seiner Frau in den letzten Tagen widerfahren ist. Bad Münstereifel, daher kommen die beiden, ist für die beiden sicherlich ein Spießrutenlaufen. Gerne würde ich den beiden ein paar Tage Entspannung in Bad Sassendorf ermöglichen, wo ich eine kleine Pension betreibe. Das ist ein sehr nettes Angebot und wir reichen das natürlich an Rainer und Carmen weiter. Vielen Dank. Dann hat geschrieben Gunnar aus Neu-Isenburg, Domian, ich finde deine Parteinahme im Falle Bärbel Schäfer unmöglich. Die Leute wussten doch, auf was sie sich einlassen. Das sind doch blöde Talkshow-Touristen und vor die stellst du dich auch noch. Außerdem finde ich, genau wie Bärbel, allein das Gedankenspiel 1 Million für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und so weiter schon verwerflich und entwürdigend. Dann eine Meinungsäußerung von, kann ich nicht lesen, den Absender. Der Schreiber oder die Schreiberin schreibt hier, wer meldet sich schon von sich aus für eine solche Talkshow? Man muss sich doch im Klaren sein, dass solche Sendungen die Sachverhalte verdrehen, ganz nach ihren Wünschen. Solche Gedanken behält man für sich oder man äußert sie höchstens als Traum, auch wenn es finanziell düster aussieht. Und dann noch Nicole aus Neuss hat geschrieben, hallo Domian, zum Thema Bärbe Schäfer fällt mir eigentlich nur eines ein. Die Hauptdarstellerin war Bärbe Schäfer selbst. Für Geld ist sie bereit, Menschen mit unglaublichen Methoden in ihrer Würde zu verletzen und für die Zukunft zu schädigen. Hauptsache, die Einschaltquoten stimmen und das Moderatorenhonorar stimmt ebenfalls. Das noch ein paar Meinungsäußerungen zu dem Fall Bärbel Schäfer und zu dem nicht ausgesprochenen moralischen, unmoralischen Angebot in der Sendung. Natascha ist dran. Natascha ist 14 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Ich möchte dir sagen, deine Sendung, die ist super affengeil. Dankeschön. Ich höre sie mir jeden Abend an. Jeden Abend, obwohl du 14 bist? Ja. Du klingst gar nicht wie 14. Sagen die meisten. Bist du wirklich 14? Ja. Beweis es mir. 8. Klasse? Ja. Leistung? Hauptschule? Hauptschule, ja. Ja, wie soll ich das denn jetzt beweisen? Nee, war auch eher so eine Scherzfrage. Und mach weiter so mit deiner Sendung, die ist einfach spitze. Ich danke dir. Aber wie kannst du denn jeden Abend so, jede Nacht so lange aufbleiben, wenn du am anderen Morgen in die Schule musst, mit 14 Jahren? Nee, momentan muss ich ja nicht zur Schule. Mhm. Hängt das jetzt mit unserem Thema zusammen auch? Ja. Aha, also ein Unglück hat mein Leben verändert. Ja. Was ist denn passiert, Natascha? Das ist so, ich habe einen Sohn von zwei Monaten. Du hast schon ein Kind? Ja. Mhm. Das ist alles dazu gekommen, dass ich nie so die richtige Liebe so von meinem Vater bekommen habe. Und dass ich dann aber meine Liebe weitergeben wollte an jemanden, wo ich dann auch weiß, dass ich die Liebe zurückbekomme. Dadurch habe ich mir dann ein Kind zugelegt, quasi. Und du hast ja ein Kind zugelegt? Ja, dass ich mit meinem Ex-Freund, dass ich mich extra von ihm schwängern lassen habe, so dass ich meine Liebe weitergeben kann und dass ich dann auch genau weiß, dass ich die Liebe wiederbekomme. Mhm. Lebst du bei deinen Eltern? Ja. Was sagen die dazu? Was haben die dazu gesagt, als du ihnen mitgeteilt hast, dass du schwanger bist? Meine Mutter, die war dabei, wo ich das erfahren habe beim Frauenarzt. Mhm. Die war dann als erstes geschockt. Und mein Vater war auch voll geschockt. Mhm. Aber mittlerweile haben sie sich damit abgefunden und haben die denn im ersten Moment oder vielleicht auch ein bisschen später noch zu dir gesagt, lass es abtreiben? Nein. Ja. Das haben sie nicht gesagt. Mhm. Weil meine Eltern, die wissen, dass ich gegen sowas da Abneigung habe, mhm, weil ich schon immer kleine Kinder mochte. Mhm. Mag. Und dadurch haben meine Eltern auch sowas nie erwähnt. Jetzt ist dein Kind 2 Monate alt, ja, hast du gesagt. Ne? Das wächst quasi jetzt mit euch in der Familie auf, als wäre es ein Geschwisterchen von dir. Ja. Mhm. Apropos, hast du Geschwister noch? Ja. Wie viel? 3. 3. Mhm. Und du bist optimistisch, dass ihr das hinkriegt und deine Mutter und deine Eltern haben das jetzt auch richtig akzeptiert? Ja. Haben sie? Ja, haben sie. Ja. Nun ist das ja eine sehr ungewöhnliche Sache, wenn man mit 14, wo man vielleicht eben noch so zwischen Jugendlich, Kind und früh erwachsen selbst noch laviert, schon ein Kind hat. Die Sendung heißt ja, ein Unglück hat mein Leben verändert. Wieso hast du dich heute bei mir gemeldet zu diesem Thema? Weil ich wollte ja ein Kind so. Mhm. Und ich weiß jetzt auch quasi nicht, ob das jetzt passiert ist, wo ich vergewaltigt worden bin. Oder ob ich das auch da, wo ich dann quasi Sex haben wollte. Das Aha, also da, du bist in der Zeit auch vergewaltigt worden? Ja. Von wem? Von meinem Ex-Freund damals. Von dem Ex-Freund, also der davor war, nicht von dem du eventuell auch vermutest, dass es der Vater ist? Ja, von dem Vater, von meinem Kind bin ich vergewaltigt worden, mehrmals. Aha. Also er bleibt dann der Vater. Es ist dann die Frage, wann es passiert ist und ja, in welchem Rahmen es passiert ist. Während ihr normal miteinander Sex hattet oder ob es gewalttätig passiert ist. Ja, genau. Mhm. Und das ist, dass sich mein Leben so weit verändert hat, dass ich momentan nicht mehr zur Schule gehen kann. Lass mich noch was fragen, Natascha. Ja. Du hast ja dann in der Zeit auch mit diesem Freund, mit dem Vater eines Kindes, nennen wir ihn so, hast du ja auch geschlafen. Wieso ist es denn dann vorher, oder im gleichen Zeitraum zumindest, zu einer Vergewaltigung? Das ist ja nun ein hartes Wort oder ein harter Vorwurf gekommen. Ja, ich weiß nicht, wie das so dazu gekommen ist, weil, wie soll ich das jetzt sagen, der möchte, wenn es nach ihm geht, tagtäglich Sex haben, und zwar mehrmals. Mhm. So. Und sowas wollte ich nicht. Mhm. Da ist er hingegangen und hat mich geschlagen und so, hat mich dann auch so verwaltätigt. Und dadurch weiß ich nicht, ob der jetzt dabei ist, wo ich hatte ich gezwungen dazu. Ja. War dieses Zwingen für dich ein sehr schlimmer und schrecklicher Vorgang, wenn du daran zurückdenkst? Ja. Mhm. Was sagt denn dieser Vater des Kindes jetzt dazu, dass das Kind auf der Welt ist? Ja, sagen tut er eigentlich nichts so dazu. Wie alt ist er? Der ist fast 18. 18. Aber er weiß, dass er ein Kind hat? Ja. Ja. Und was haben die Eltern beispielsweise, wie haben die sich dazu verhalten? Den seine Mutter, die war genauso geschockt wie meine Eltern, und den seinen Vater, der wollte, dass ich abtreiben lasse. Mhm. Du sagst, er sagt so gut wie nichts. Bedeutet das, dass er dich auch gar nicht besucht? Hat er das Kind zum Beispiel schon mal gesehen? Ja, im Krankenhaus. Und dann ist er auch eine Zeit lang mal gekommen und hat sich um den wegen dem Kleinen so, aber momentan kommt er nicht mehr. Mhm. Ärgert dich das sehr oder ist dir das eigentlich egal? Mir ist es eigentlich egal. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, wie du das deinem Kind später mal erzählen wirst, wie das alles gekommen ist? Die Geschichte wird das Kind sicher sehr interessieren, wenn es im entsprechenden Alter ist. Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und du fühlst dich noch nicht jetzt zu jung oder noch zu jung für eine Mutterrolle? Teilsweise so. Mhm. Dein ganzes Leben ist ja nun auch wirklich dann ganz durcheinander, ne? Ganz anders. Dadurch auch mit der Schule, wie du gerade schon erklärt hast. Ja. Wie soll das weitergehen? 14 Jahre erst, noch Hauptschülerin und schon Mutter. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ja, ich versuche jetzt, dass ich in der Schule so weiterkomme, so, mhm, dass ich mir immer die Sachen hole, die sie gerade mache. Mhm. Dass ich die dann auch mache und dass ich dann Ende des Jahres geprüft werde, so dass ich dann weiterversetzt werde, mhm, so dass ich nicht sitzen bleibe. Mhm. So. Möchtest du denn irgendwann auch eine Lehre noch machen oder irgendwie vielleicht noch eine? Ich würde gerne eine Ausbildung machen. Als was? Entweder als Kfz-Mechaniker, mhm, oder als Maler und Lackierer. Mhm. Mhm. Das sind die Pläne. Ja. Was haben denn eigentlich deine Leute in der Schule zu dir gesagt? Die Mitschüler? Ja, meine Mitschüler und meine Freundin und so, die waren alle sehr begeistert davon. Mhm. Und die meinten so, ja, wenn du irgendwelche Probleme jetzt in der Schule, mhm, oder so hast, kannst du zu uns kommen. Also eigentlich ein ganz gutes Echo. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass viele vielleicht auch dich geschnitten hätten, dass die gesagt haben, mit der will ich gar nichts zu tun haben, ist doch bescheuert, mit 14 Jahren schon schwanger werden. Ja, das haben mehrere gemacht. So. Das gab's auch? Ja. Und die Lehrer, wie haben die reagiert? Meine Klassenlehrerin und der Schuldirektor, die sind haben sich so zwar mit mir gefreut, so, und die sind mir auch so entgegengekommen, meinten so, wenn ich jetzt noch beurlaubt werden muss, weil der erst ab einer bestimmten Zeit Alter in der Krabbelstube kommen kann, dass sie mir dann auch so lange freigeben, aber dass ich dann trotzdem noch jetzt so die Sachen mache für die Schule. Also die sagen, wir kommen dir entgegen, aber du musst auch was unternehmen. Ja. Und musst auch was machen. Also, ich finde es entschieden zu früh, wenn man mit 14 ein Kind kriegt, aber das ist jetzt geschehen bei dir und deswegen müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Ich wünsche dir jetzt, dass du mit deinem Kind und in eurer Familie, dass das alles gut funktioniert und dass ihr alle guter Dinge seid und glücklich werdet und vor allen Dingen, dass du auch noch eine ordentliche Ausbildung machst. Ne? Denn Kind ist ja nun nicht alles, du musst ja auch an die Zeit danach und danach denken. Ja, Domia, könnte ich ein Autogramm von dir bekommen? Kannst du auch haben, musst aber nochmal auflegen und wir rufen zurück. Ja, okay. Alles Gute. Ja, viel Erfolg noch mit deiner Sendung. Danke sehr, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Matthias. Und Matthias ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Matthias. Ja, was ein Unglück. Ein Unglück hat dein Leben auch verändert. Ja, aber zum Positiven. Zum Positiven? Ja, zum Positiven. Also ich habe mir während der Erfüllung meines Lebenstraums, ja, also zu der Zeit, also eine Reise nach Australien, wo ich eigentlich 3 bis 9 Monate bleiben wollte, nach 6 Wochen in der Outback, also in der Wüste Australiens, bei einem Autounfall, das Genick gebrochen. Wie, also du dir? Ja, ich mir den 6. und 7. Halswirbel bis auf 1 Millimeter durchgebrochen. Und bei dem Unfall sind 2 Menschen ums Leben gekommen, vor meinen Augen gestorben. Das hat auch eine Weile gedauert, bis jemand gekommen ist. Und ja, das hat mein Leben halt verändert. Inwiefern? Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt nicht irgendwie nicht ausgerastet oder so. Ich habe halt keinen Schock dermaßen bekommen, dass ich einfach nur die ganze Zeit da gesessen habe und habe geheult und gejammert, sondern ich habe halt irgendwie den Kopf behalten und habe halt versucht, den Leuten zu helfen und habe halt alles getan, was ich tun konnte. Wie, das konntest du noch mit deiner Verletzung? Ja, anscheinend. Mir konnte auch kein Arzt sagen, irgendwie, wie ich das gemacht habe und wie ich das geschafft habe und so. Erstmal vorweg, bist du heute richtig gesund wieder? Ja, eigentlich, ja, also ich kann noch laufen und alles, ja. Also man würde jetzt, erstmal hätte ich Knick gebrochen und wir reden miteinander. Ja. Keine Lähmung? Nee, keine Lähmung, nix. Ja, es war ja die Frage, inwiefern hat dieses Unglück dein Leben verändert danach? Es hat mir einfach gezeigt, dass mich so schnell nichts kaputt machen kann. Gut, das ist eine Einsicht, aber inwiefern hat sich da dann auch was verändert, bei dir beispielsweise im Alltag? Ja, ich weiß nicht, ich gehe viel offener auf Leute zu, wenn ich Leute kennenlerne und so. Bin wesentlich selbstbewusster als vorher und gehe einfach offener auf die Leute zu und versuche die Leute einfach besser kennenzulernen, weil ich bin dieses Smalltalk-Gelabere einfach seitdem leid, weil es kann so schnell vorbei sein, ja, und dann hast du irgendwie die ganze Zeit damit vertan, mit irgendwelchen Leuten über das Wetter zu reden. Viele Leute erzählen ja, auch bei mir hier in der Sendung, die so was ganz Heftiges erlebt haben, die so haarscharf dem Tod von der Schippe gesprungen sind, bist du auch, ja, ne, kann man sagen, auf alle Fälle. Dass die immer so diesen Begriff benutzen, das war so mein 2. Geburtstag. Ja, genau, deswegen. Ich rufe heute an, weil ich heute meinen 2. Geburtstag habe. Ach so. Das ist 2 Jahre her und das ist heute vor 2 Jahren passiert. Das hat dann auch so die Wirkung, dass man Leben viel größer wertschätzt. Ja, man lebt auch viel intensiver als vorher. Schöne Dinge, Natur, ja, Liebe, genau. Gesundheit ja, wertschätzt. Ja, genau das meine ich, ja, genau das ist es nämlich. Und es ist so, dass du das auch so über die Monate und über die Jahre hinweg retten kannst. Man könnte ja sich auch vorstellen, das war damals ein heftiger Eindruck, aber naja, irgendwann geht man wieder zur Tagesordnung über und ist so wie vorher. Es passiert ab und zu, dass es zur Tagesordnung, dass das Leben wieder zur Tagesordnung wird. Das passiert mir auch. Ich denke, es passiert jedem Menschen, dem sowas passiert ist. Aber es kommt dann immer wieder der Zeitpunkt, wo ich durch irgendwas daran erinnert werde, was mir passiert ist. Und dann kommt es wieder hoch und dann ist wieder dieser Push da, ja. Dann weiß ich halt wieder, dass ich unglaublich froh sein kann, noch zu leben und dass ich verdammt nochmal einfach genießen soll, ja. Weißt weil es eben so schön ist. Ja. Weißt du, was ich dir wünsche? Ja. Dass das so, du bist jetzt 23, ne? Sagen wir mal so, die nächsten 60 bis 70 Jahre anhält. Das hoffe ich auch. Dieses gute Gefühl. Danke für deinen Anruf. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Ciao. 16 Jahre ist er. Dennis. Hallo, Domian. Grüße dich. Ein Unglück hat bei dir auch irgendetwas gravierend verändert? Ja, sehr sogar. Was denn? Also, das war 1994, als meine Eltern geschieden sind und eine Woche danach ist meine Mutter tödlich mit einem Autounfall verunglückt. Ja, und danach musste ich halt zu meinem Vater ziehen und der ist halt Säufer gewesen. Und das Jugendamt wusste aber Bescheid, dass der Säufer war. Und deswegen war ich da auch nicht lange und musste zu meinem Onkel ziehen. Das war der Bruder halt von meiner Schwester. Ja. Also von meiner Mutter. Und halt, ja, und der schlägt mich seit 2 Monaten. Du wohnst immer noch bei dem? Ja. Der schlägt dich seit 2 Monaten? Ja. Wieso jetzt, sage ich mal, erst seit 2 Monaten? Weiß ich nicht. Seitdem der seinen neuen Job hat und so schlägt er mich jetzt andauernd. Und wie schlägt er dich? Mit dem Knüppel, mit der Hand? Nein, ja, mit der Hand oder mit dem Schuh gehe auf meine Beine und so. Ich konnte auch schon eine Woche lang, konnte ich auch einmal nicht mehr laufen. Und also er schlägt dich schon sehr heftig? Ja. In welchen Situationen? Ja. Ich sitze zum Beispiel im Wohnzimmer, gucke Fernsehen, kommt der von der Arbeit, schreit mich an, ich soll in mein Zimmer gehen, dann kommt er später rein, schlägt mich einfach so. Und wie verhältst du dich dann? Du bist 16 Jahre alt. Ja, zurückschlagen kann ich nicht. Mhm. Weil das halt schon deshalb so ziemlich stark. Mhm. Gar nichts. Halt und halt, also die Frau von dem hat sich halt auch schon einmal eingemischt gehabt und da wurde sie auch selbst geschlagen. Mhm. Und seitdem mischt die sich auch nicht mehr ein. Mhm. Nur ist das eine komplizierte Sache. Wie willst du dich denn jetzt weiter verhalten? Ja, weiß ich ja nicht. Mhm. Also es nahm alles seinen Lauf durch die Scheidung der Eltern und durch den Tod der Mutter. Genau. Und jetzt stehst du da, wohnst bei einem Mann, den du nicht magst, der dich offensichtlich auch nicht sehr mag und der sogar noch gewalttätig ist gegenüber dir. Genau. Hast du irgendwelche Kontakte zum Jugendamt? Hast du da einen Ansprechpartner? Nein, nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass das der richtige Weg wäre, da einen Ansprechpartner zu suchen und gegebenenfalls, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dass du da ausziehst und das Jugendamt für dich etwas organisiert. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man wohnen kann, als 16-Jähriger. Ja. Sollen wir dich vielleicht da mal ein bisschen beraten? Das heißt, mein Psychologe, der kann dir da viel bessere und detaillierte Auskunft geben. Ja? Jetzt, am Telefon meine ich. Dann, das bin nicht so gut. Wie, warum nicht? Mein Onkel kommt um 2 Uhr zurück gleich. Um 2 Uhr? Da muss ich schon schlafen. Sollen wir dich morgen irgendwie nochmal anrufen? Besser nicht. Auch nicht. Dann machen wir so, dann versuche du uns doch nochmal zu erreichen, wenn es für dich passend ist. Mhm. Und dann kannst du mit meinem Psychologen reden. Ja. Also Stichwort Jugendamt, glaube ich, ist das Allerbeste. Okay. Dennis, viel Glück. Danke. Tschüss. Könnte ich ja, Domian? Ja? Könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, dann müssen wir aber ganz schnell zurückrufen nochmal. Okay. Okay, tschüss. Tschö. So, jetzt haben wir Andreas. Andreas ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian, grüß dich, guten Morgen. Andreas, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber du wirst es mir ganz kompakt erzählen. Ja, also ganz kurz, ich bin mit 6 Jahren erblindet, also war vorher schon sehbehindert, hab dann einen Unfall gehabt mit einem Klassenkameraden. Mhm. Also sind zusammengerannt, Flur war zu eng, also konnte nicht mehr ausweichen und nicht mehr bremsen. Mhm. Und dadurch bin ich dann also komplett blind geworden. Mhm. Und es verändert natürlich das Leben, ne? Also man war jung und man konnte nicht mehr so spielen, wie man das wollte und muss aber dazu sagen, dass ich dann im Endeffekt mich in den Sport reingegangen habe und jetzt in der Musik aktiv bin. In der Musik? In der Musik, aha. Ja. Und was machst du? Ich spiele in der Band Schlagzeug und Keyboard. Aha, aha. Mhm. Und wollte eigentlich gerne, und das, deswegen passt es auch vielleicht zum Schluss, also ich finde aus jeder Situation, und das kam heute auch schon sehr oft drüber, dass man da doch irgendwie immer das Beste draus machen kann. Mhm. Und ich muss sagen, im eigenen Sinn, also zu dieser Zeit, wo es passiert ist, war es natürlich sehr, sehr schlimm. Mhm. Aber im Nachhinein sage ich mir, kann man nun ja, Bereicherung wäre vielleicht jetzt hart gesagt, aber es ist doch ein, man wird an Erfahrung im Leben irgendwie mit jedem Unglück oder mit allem, was passiert, ja reicher. So. Mhm. Mhm. Und tiefer, weiser. Ja, eben. Erfahrener halt. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man das in dem Sinne gebrauchen kann, ich habe nun jetzt den Vorteil, dadurch, dass ich halt früher sehen konnte, dass ich mir heute noch Farben vorstellen kann oder weiß, dass eben halt meine Verlobte, die hat blonde Haare, dann weiß ich halt, wie die Haare aussehen. Dann weißt du, was blond ist, ne? Also wenn jemand von Geburt an blind ist, der weiß ja nicht, kann sich ja keine Farben vorstellen. Ganz genau. Mhm. Insofern ist das natürlich ein großer Vorteil, also wenn es so passiert ist. Also du siehst das alles jetzt sehr positiv, was bleibt dir auch anders übrig? Richtig. Du kannst ja nicht jammern und mit dem Schicksal hadern, ne? Eben. Ja. Also, das war am Anfang sehr schwer, weil immer irgendwie mussten die Eltern herhalten, ne? Weil ich konnte halt das nicht mehr sehen so und ich dachte irgendwie, meine Eltern wären dran schuld gewesen. Das war eine sehr schwere Zeit für meine Eltern eher. Aber das hat sich jetzt auch alles eingerenkt mit den Eltern. Das hat sich absolut eingerenkt. Eine sehr schöne, positive Schlussbemerkung von dir. Das freut mich sehr. Das ist natürlich viel sinnvoller, wenn das jemand sagt, der in irgendeiner Weise betroffen ist, als wenn ich das sagen würde. Hm? Danke dir, dass du angerufen hast. Ja, kann ich ja noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich auch nochmal zurück. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Andreas. Tschüss. So, meine Lieben, ehe ich mich jetzt hier verabschiede, muss ich noch etwas loswerden. Heute ist ein besonderer Tag, das heißt seit 2 Stunden ungefähr. Mein dickes Mädchen, Hella von Sinnen, meine alte Freundin Hella von Sinnen, hat Geburtstag. Und ich möchte ihr an dieser Stelle recht herzlich zum Geburtstag gratulieren, ihr alles Gute wünschen und hoffe weiterhin auf eine so gute und schöne Freundschaft und vielleicht auch auf viele interessante gemeinsame Arbeitsprojekte noch. Liebe Hella, alles Gute. In der Technik Leo Scholten. Morgen haben wir wieder eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.